Kundgabe 6460. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.01.1956. Läuterung der Seelenpartikel. Ungeister. Alle Substanzen in euch tragen noch unreifes Geistiges in sich. Sowohl die materielle Außenform, euer Leib, als auch die Seele, die aus unzähligen Seelenpartikelchen zusammengesetzt ist. Alle diese Partikelchen sind zwecks Ausreifens durch die Schöpfungen dieser Erde gegangen und haben sich auch bis zu einem gewissen Grade geläutert. Ansonsten sie zur Verkörperung als Mensch nicht wären zugelassen worden. Doch eben nur ein gewisser Grad ist erreicht, der noch weit von der Vollendung entfernt ist. Diese Vollendung nun sollet ihr im Erdenleben erreichen. Eure Seele soll völlig entschlackt, also lichtdurchlässig, von der Erde scheiden, um in das geistige Reich aufgenommen werden zu können, wo sie nun ständig von Licht durchstrahlt, wirken kann in Seligkeit. Das heißt also, der Mensch muss während seines Erdenlebens alles seelisch-geistige in die Ordnung bringen, die göttliches Gesetz ist. Was unreif ist, befindet sich noch nicht in dieser Ordnung. Es umgibt noch wie eine Hülle die Seele, die dem Licht den Zugang verwehrt. Jeder Seele aber ist ein göttlicher Funke beigesellt, der zur Ordnung ruft, der die noch unreifen Substanzen der letzten Reife zuführen möchte und es auch kann, wenn der Wille des Menschen ihm dazu das Recht gibt. Das heißt, also ein Mensch, der zur Vollendung gelangen will, weiß, dass er allein zu schwach ist, dass ihm eine Hilfestellung geboten werden muss, und er sucht diese bei Gott. Und Gott gibt sie ihm durch den Geist, indem er unmittelbar auf den Menschen einwirkt, der sich ihm anvertraut, also die Verbindung mit ihm hergestellt hat. Dieser Geist nun wird stets hervortreten, wenn sich Seelensubstanzen regen in wiedergesetzlicher Ordnung, wenn ungöttliche Eigenschaften sich äußern wollen, die noch nicht völlig im Menschen niedergerungen sind, wenn Begierden entbrennen oder lieblose Gedanken auftauchen. Dann wird der Mensch gewarnt oder ermahnt von der inneren Stimme, die immer die Äußerung Gottes ist durch seinen Geist. Kein Mensch betritt diese Erde in vollkommenem Zustand. Jeder Seele haften noch unreine Begierden oder Regungen an, die im Erdenleben gewandelt werden sollen, so dass sich der Mensch mehr und mehr in göttlicher Ordnung bewegt, dass sich seine Seele läutert und der göttliche Funke im Menschen sich mehr und mehr ausbreiten kann, dass also das Licht von Ewigkeit die Seele erfüllen und vergeistigen kann. Doch immer nur dann, wenn dies der Wille des Menschen ist, dass er zur Vollendung gelange und er sich Gott hingibt, ihn bittend, ihn zur Vollendung zu führen. Denn alles unreife Geistige kann auch von Ungeistern angeregt werden, sich mehr und mehr zu entfalten, so dass die Hülle der Seele sich stets mehr verdichtet. Dann aber ist der Wille des Menschen nicht Gott zugewandt gewesen, sondern er verlangt nach unten. Er verlangt nach dem zurück, was er eigentlich schon überwunden hatte. Seine Seelensubstanzen widersetzen sich der göttlichen Ordnung. Sie rufen immer größere Unordnung hervor und sind daher auch leicht zu beeinflussen von den Kräften, die die Vollendung, die Rückkehr zu Gott, verhindern wollen. Der göttliche Geistesfunke kann sich in solchen Menschen nicht äußern. Er kann sich keine Geltung verschaffen, weil seine feine Stimme übertönt wird und weil der Wille des Menschen selbst bestimmend ist, welche Kräfte im Menschen wirken können. Dann aber vergeht die Erdenzeit mit negativem Erfolg. Nicht nur, dass der Mensch keine Wandlung nach oben erreicht hat, sondern die anfänglich, schon bis zu einem gewissen Reifegrad, ausgereiften Seelensubstanzen haben auch diesen Reifegrad verloren. Sie sind in einen Zustand geraten, der wieder einen anderen Ausreifungsprozess erfordert, als der Gang auf Erden es war. Es müssen diese Seelen, wenn sie nicht das traurige Los einer Neubannung erfahren, im jenseitigen Reich unsägliche Qualen erdulden, um wieder den ersteren Reifegrad zu erreichen und dann langsam aufwärts zu steigen. Doch unter weit schwierigeren Bedingungen ist dies möglich, als es auf Erden möglich war. Auf Erden kann jede Seele zur Vollendung gelangen, wenn sie es will, denn ihr wird von Gott die Kraft geschenkt. Ohne ihren Willen aber nimmt sie Kraft an vom Gegner Gottes, und dieser will nicht ihre Vollendung, sondern ihren Untergang. Amen.